Ich erwachte Sonntagmorgens und mein Kopf schmerzte wie immer und war schwer. Doch das Frühstücksbier, das ich trank, war nicht schlecht, drum trank ich noch eins als Dessert. Ich durchwühlte dann mein Zimmer und am Bett fand ich ein Hemd, weiß war's nicht mehr. Ich rasierte mich und kämmte mich und stolperte dann in den Tag hinaus. Ich strich die Zigaretten glatt, die andere gestern liegen lassen hatten. Dort drüben sah ich Menschen stehen, die Frauen im Kleid, die Männer mit Krawatten. Durch die fast leeren Straßen zog der Duft von manchem zarten Sonntagsbraten. Sonntage, die hatte ich verloren, das fand ich dabei heraus. Sonntagmorgens in den Straßen kann man schrecklich einsam sein. Du hörst helles Kinderlachen, doch du selber bist allein. Nur ein Rausch macht das erträglich, weil man sonst im Trüben fischt. Und du fragst, wie ist das möglich, dass es dich mal so erwischt. Im Park sah ich nen Vater, seine Tochter auf ner großen Schaukel schwingen. Und ein Stückchen weiter hörte ich die Mutter mit den Kindern Lieder singen. Und auf dem Weg nach Hause hörte ich in der Ferne leise Glocken klingen. Sie brachte mir die Träume, die ich gestern einmal hatte, in den Sinn. Sonntagmorgens in den Straßen kann man schrecklich einsam sein. Du hörst helles Kinderlachen, doch du selber bist allein. Nur ein Rausch macht das erträglich, weil man sonst im Trüben fischt. Und du fragst, wie ist das möglich, dass es dich mal so erwischt. La, da, da, da, da, da, da. La, da, da, da, da, da, da. Nur ein Rausch macht das erträglich, weil man sonst im Trüben fischt.